Als nun Abraham alt und hoch betagt war und der Herr ihn in allem gesegnet hatte, sagte Abraham zu dem ältesten Knechte seines Hauses, der seinen gesamten Besitz zu verwalten hatte: Lege deine Hand unter meine Hüfte, damit ich dir beim Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, einen Eid abnehme, dass du meinem Sohne keine Frau von den Töchtern der Kanaaner nehmen willst, unter denen ich hier wohne, sondern du sollst in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft gehen und dort um eine Frau für meinen Sohn Isaak werben. Da antwortete ihm der Knecht: Vielleicht wird das Weib mir in dieses Land nicht folgen wollen. Soll ich dann deinen Sohn wieder in das Land zurückführen, aus dem du ausgewandert bist? Abraham antwortete ihm: Hüte dich wohl, meinen Sohn dorthin zurückzuführen. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich aus meines Vaters Hause und aus meinem Heimatlande weggeführt und der mir zugesagt und mir zugeschworen hat, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, der wird seinen Engel vor dir hersenden, so dass du dort eine Frau für meinen Sohn gewinnen wirst. Wenn die Frau dir aber nicht folgen will, so sollst du von diesem mir geleisteten Eide entbunden sein. Nur darfst du meinen Sohn nicht dorthin zurückführen. Da legte der Knecht seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn, und schwur ihm betreffs dieser Sache den verlangten Eid. Hierauf nahm der Knecht 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und allerlei Kostbarkeiten seines Herrn zu sich, machte sich auf den Weg und zog nach Mesopotamien, nach der Stadt Nahors. Dort ließ er die Kamele draußen vor der Stadt bei dem Wasserbrunnen sich lagern zur Abendzeit, zu der Zeit, wo die Frauen herauszukommen pflegen, um Wasser zu holen. Dann betete er: »O Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute glücken und erweise meinem Herrn Abraham Gnade. Siehe, ich stehe hier bei der Quelle, und die Töchter der Stadtbewohner werden herauskommen, um Wasser zu holen. Wenn ich nun zu einem der Mädchen sage: Neige bitte deinen Krug, damit ich trinke, und sie mir dann antwortet: Trinke, und auch deinen Kamelen will ich zu trinken geben, so möge diese es sein, die du für deinen Knecht Isaak bestimmt hast, und daran will ich erkennen, dass du meinem Herrn Gnade erwiesen hast. Er hatte noch nicht zu Ende geredet, da kam schon Rebekka, das heißt die Fesselnde, heraus, die Tochter Betuels, der ein Sohn der Milka, der Frau Nahors, des Bruders Abrahams war. Sie trug ihren Krug auf der Schulter. Das Mädchen war von großer Schönheit und noch unverheiratet, eine Jungfrau. Sie stieg zur Quelle hinab, füllte ihren Krug und kam wieder herauf. Da eilte der Knecht auf sie zu und sagte: »Lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Kruge trinken.« Sie antwortete: »Trinke, Herr«, und ließ sogleich ihren Krug auf ihre Hand herab und gab ihm zu trinken. Als sie nun seinen Durst gestillt hatte, sagte sie: »Auch für deine Kamele will ich Wasser schöpfen, bis sie sich satt getrunken haben.« Mit diesen Worten goss sie ihren Krug eilends in die Tränkrinne aus, lief dann nochmals zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen, und schöpfte so für alle seine Kamele. Jener sah ihr verwundert zu, ohne jedoch ein Wort zu sagen, um zu erkennen, ob der Herr Glück zu seiner Reise gegeben habe oder nicht. Als nun die Kamele sich satt getrunken hatten, nahm der Mann einen goldenen Nasenring, einen halben Schekel schwer, und 2 Spangen an ihre Arme, 10 Schekel Golde schwer, und fragte sie: »Wessen Tochter bist du? Teile es mir doch mit. Ist im Hause deines Vaters Platz für uns zum Übernachten?« Sie antwortete ihm: »Ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes der Milka, den sie dem Nahor geboren hat.« Dann fuhr sie fort: »Sowohl Stroh als auch Futter haben wir in Menge und auch Platz zum Übernachten.« Da verneigte sich der Mann, warf sich vor dem Herrn nieder und sagte: »Gepriesen sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Huld und Treue meinem Herrn nicht entzogen hat. Gerade zum Hause der Verwandten meines Herrn hat mich der Ewige auf diesem Wege geführt.« Das Mädchen aber war unterdessen hingelaufen und hatte im Hause ihrer Mutter alles erzählt, was sich zugetragen hatte. Nun hatte Rebekka einen Bruder namens Laban. Dieser eilte zu dem Manne hinaus an die Quelle. Sobald er nämlich den Ring und die Spangen an den Armen seiner Schwester erblickt hatte und als er seine Schwester Rebekka erzählen hörte, was der Mann zu ihr gesagt habe, ging er zu dem Manne, der immer noch bei den Kamelen an der Quelle stand. Er sagte nun zu ihm: »Komm in mein Haus, du Gesegneter des Herrn! Warum stehst du hier draußen? Ich habe das Haus schon aufräumen lassen und Platz für die Kamele geschafft.« So kam denn der Mann in das Haus, wo Laban die Kamele abzäumte, ihnen Stroh und Futter gab und ihm, sowie den Leuten, die bei ihm waren, Wasser zum Waschen der Füße brachte. Als man ihm aber zu essen vorsetzte, sagte er: »Ich werde nicht eher essen, als bis ich meine Sache vorgetragen habe.« Jener erwiderte: »So rede.« Da berichtete er: »Ich bin ein Knecht Abrahams. Gott, der Herr, hat meinen Herrn außerordentlich gesegnet, so dass er reich geworden ist. Denn er hat ihm Kleinvieh und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. Dazu hat Sarah, die Frau meines Herrn, ihm noch in ihrem Alter einen Sohn geboren. Dem hat er alles übergeben, was er besitzt. Nun hat mein Herr mir folgenden Eid abgenommen: Du darfst meinem Sohne keine Frau von den Töchtern der Kanaanäer nehmen, in deren Land ich wohne, sondern sollst zu meines Vaters Hause und zu meiner Verwandtschaft ziehen und meinem Sohne dort eine Frau nehmen.« Ich entgegnete meinem Herrn: »Vielleicht wird das Weib mir nicht folgen wollen.« Da erwiderte er mir: »Gott, der Herr, vor dessen Angesicht ich gewandelt bin, wird seinen Engel mit dir senden und dir Glück zu deiner Reise geben, damit du für meinen Sohn eine Frau aus meiner Verwandtschaft und aus dem Hause meines Vaters gewinnest. Dann sollst du von dem mir geleisteten Eid entbunden sein. Wenn du zu meiner Verwandtschaft kommst und man sie dir dort nicht geben will, dann bist du von dem mir geleisteten Eid entbunden.« So bin ich denn heute zu der Quelle gekommen und habe gebetet: »O Herr, du Gott meines Herrn Abraham, wenn du doch Glück zu der Reise geben möchtest, auf der ich mich jetzt befinde. Siehe, ich stehe hier an der Quelle. Lass es doch geschehen, dass das Mädchen, das herauskommt, um Wasser zu holen, und zu der ich sage: Gib mir bitte ein wenig Wasser aus deinem Kruge zu trinken, und die mir dann antwortet: Trinke du selbst, und auch für deine Kamele will ich Wasser schöpfen, so möge die es sein, die Gott der Herr dem Sohne meines Herrn zur Frau bestimmt hat.« Ich hatte dieses bei mir noch nicht ausgeredet, da kam schon Rebekka aus dem Orte heraus mit ihrem Kruge auf ihrer Schulter. Sie stieg zur Quelle hinab und schöpfte Wasser. Da bat ich sie: »Gib mir bitte zu trinken.« Sogleich nahm sie ihren Krug von der Schulter herab und sagte: »Trinke, und auch deinen Kamelen will ich zu trinken geben.« Da trank ich, und sie tränkte dann auch die Kamele. Hierauf fragte ich sie, wessen Tochter sie sei. Sie antwortete: »Die Tochter Betuels, des Sohnes Nahors, den Milka ihm geboren hat.« Da legte ich ihr den Ring an die Nase und die Spangen an ihre Arme. Dann verneigte ich mich vor Gott dem Herrn und warf mich vor ihm nieder und pries den Herrn, den Gott meines Herrn Abraham, der mich den rechten Weg geführt hatte, um die Tochter des Verwandten meines Herrn für seinen Sohn zu gewinnen. Und nun, wenn ihr meinem Herrn Liebe und Treue erweisen wollt, so sagt es mir, wo nicht, so sagt es mir auch, damit ich mich zur Rechten oder zur Linken wende.« Da antworteten Laban und Betuel: »Die Sache ist von Gott dem Herrn selbst ausgegangen. Wir können dir nichts dazu sagen, weder ja noch nein. Rebekka steht dir zur Verfügung. Nimm sie und zieh hin, damit sie die Frau deines Herrn werde, wie Gott der Herr es bestimmt hat.« Sobald der Knecht Abrahams diese ihre Worte gehört hatte, verbeugte er sich vor Gott dem Herrn bis auf die Erde. Dann holte er silberne und goldene Geschmeide und Gewänder hervor und schenkte sie Rebekka. Auch ihrem Bruder und ihrer Mutter schenkte er Kostbarkeiten. Dann aßen und tranken sie, er und die Leute, die bei ihm waren, und blieben über Nacht da. Am andern Morgen aber, als sie aufgestanden waren, sagte er: »Lasst mich zu meinem Herrn ziehen.« Da erwiderten ihr Bruder und ihre Mutter: »Lass doch das Mädchen noch einige Tage oder ein Tag 10 bei uns bleiben, dann magst du aufbrechen.« Doch er entgegnete ihnen: »Haltet mich nicht auf, da Gott der Herr Glück zu meiner Reise gegeben hat, so lasst mich nun ziehen, damit ich zu meinem Herrn zurückkehre.« Da sagten sie: »Wir wollen das Mädchen rufen und sie selbst entscheiden lassen.« So riefen sie dann Rebekka und fragten sie: »Willst du mit diesem Manne ziehen?« Sie antwortete: »Ja, ich will mit ihm ziehen.« Da ließen sie ihre Schwester Rebekka mit ihrer Amme und den Knecht Abrahams mit seinen Leuten ziehen und segneten Rebekka mit den Worten: »Du, unsere Schwester, werde die Mutter von tausendmal Tausenden, und deine Nachkommen mögen die Tore ihrer Feinde besitzen.« So machte sich dann Rebekka mit ihren Dienerinnen auf den Weg. Sie setzten sich auf die Kamele und zogen hinter dem Manne her. Der Knecht übernahm Rebekka und zog von dannen. Isaak aber kam gerade von einem Gang nach dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er wohnte nämlich im Südgau und war gegen Abend aufs Feld hinausgegangen, um mit seinen Gedanken allein zu sein. Als er nun aufblickte, sah er auf einmal Kamele daherkommen. Als aber Rebekka ihre Augen aufschlug und Isaak erblickte, ließ sie sich rasch vom Kamele herab und fragte den Knecht: »Wer ist der Mann da, der uns auf dem Felde entgegenkommt?« Der Knecht antwortete: »Das ist mein Herr.« Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Der Knecht erzählte dann Isaak alles, wie es ihm ergangen war. Isaak aber führte sie in das Zelt seiner verstorbenen Mutter Sarah und nahm Rebekka auf. Sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. So tröstete sich Isaak nach dem Heimgang seiner Mutter. Abraham aber nahm nochmals eine Frau namens Ketura. Die gebar ihm Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak und Sua. Joksan wurde dann der Vater Sebas und Dedans. Und die Söhne Dedans waren die Asuriter, Letusiter und Leomiter. Die Söhne Midians waren Eva, Efer, Henoch, Abida und Eldaba. Alle diese waren Nachkommen der Ketura. Abraham aber übergab seinen gesamten Besitz dem Isaak. Dagegen den Söhnen, die er von den Nebenweibern hatte, gab er nur Geschenke und ließ sie noch bei seinen Lebzeiten von seinem Sohne Isaak weg, ostwärts in das Ostland ziehen. Dies aber ist die Zahl der Lebensjahre, die Abraham gelebt hat. 175 Jahre. Da verschied und starb er in gesegnetem Alter, hochbetagt und lebenssatt, und wurde zu seinen Stammesgenossen versammelt. Seine Söhne Isaak und Ismael begruben ihn in der Höhle der Machpela, auf dem Felde des Hittiters Ephron, des Sohnes Zohars, das östlich von Mamre lag, auf dem Felde, das Abraham von den Hittitern gekauft hatte. Dort sind Abraham und seine Frau Sarah begraben worden. Nach Abrahams Tode aber segnete Gott dessen Sohn Isaak. Dieser wohnte aber bei dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Dies ist der Stammbaum Ismaels, des Sohnes Abrahams, den die Ägypterin Hagar, die Leibmagd Saras, dem Abraham geboren hatte. Und dies sind die Namen der Söhne Ismaels nach ihrer Geburtsfolge. Der erstgeborene Sohn Ismaels war Nebajot, dann Keda, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis und Ketmar. Dies waren die Söhne Ismaels und dies ihre Namen nach ihren Niederlassungen und ihren Zeltlagern. 12 Fürsten entsprechend ihren Völkerschaften. Und dies war die Lebensdauer Ismaels, 137 Jahre. Da verschied er und starb und wurde zu seinen Stammesgenossen versammelt. Sie wohnten aber von Havila bis nach Sur, das östlich von Ägypten liegt, in der Richtung nach Assyrien hin. Er hatte sich ostwärts von all seinen Brüdern niedergelassen. Dies ist der Stammbaum Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham war der Vater Isaaks, und Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka, die Tochter des Aramäers Betuel, aus Nordmesopotamien, die Schwester des Aramäers Laban, zur Frau nahm. Und Isaak betete zum Herrn für seine Frau, denn sie hatte keine Kinder. Da ließ der Herr sich von ihm erbitten, so dass seine Frau Rebekka guter Hoffnung wurde. Als sich nun die beiden Kinder in ihrem Schoße stießen, sagte diese: »Wenn es so steht, wozu bin ich dann in diesen Zustand gekommen?« Und sie ging hin, um den Herrn zu befragen. Da antwortete ihr der Herr: »Zwei Völker sind in deinem Schoß, und zwei Volksstämme werden sich aus deinem Leibe scheiden. Der eine Stamm wird stärker sein als der andere, und der Ältere soll dem Jüngeren dienen.« Als nun die Zeit ihrer Niederkunft da war, stellte es sich wirklich heraus, dass Zwillinge in ihrem Leibe waren. Der erste kam zum Vorschein, rotbraun, rau am ganzen Leibe wie ein haariger Mantel. Darum nannte man ihn Esau, das heißt behaart. Hierauf kam sein Bruder zum Vorschein, dessen Hand die Ferse Esaus gefasst hielt. Darum nannte man ihn Jakob, das heißt Fersenhalter oder Überlister. Isaak aber war bei ihrer Geburt 60 Jahre alt. Als nun die Knaben heranwuchsen, wurde Esau ein tüchtiger Jäger, ein Mann, der sich auf dem Felde umhertrieb. Jakob dagegen war ein stiller Mann, der in den Zelten blieb. Isaak hatte den Esau lieber, denn er aß gern Wildbret. Rebekka aber hatte Jakob lieber. Nun hatte Jakob eines Tages ein Gericht gekocht, als Esau ganz erschöpft vom Felde heimkam. Da sagte Esau zu Jakob: »Lass mich doch schnell essen von dem roten Gericht da, denn ich bin ganz erschöpft.« Darum nannte man ihn Edom, das heißt den Roten. Aber Jakob antwortete: »Verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht.« Da erwiderte Esau: »Ach, ich muss ja doch bald sterben, wozu nützt mir da das Erstgeburtsrecht?« Jakob aber sagte: »Schwöre es mir heute zu.« Da schwur er es ihm zu und verkaufte so dem Jakob sein Erstgeburtsrecht. Hierauf gab Jakob dem Esau Brot und von dem Linsengericht. Als er dann gegessen und getrunken hatte, stand er auf und ging seines Weges. So gab Esau sein Erstgeburtsrecht geringschätzig preis. Es trat aber eine Hungersnot im Lande ein, wie schon einmal eine zur Zeit Abrahams gewesen war. Da begab sich Isaak nach Gera zu dem Philisterkönig Abimelech. Denn der Herr war ihm erschienen und hatte zu ihm gesagt: »Zieh nicht nach Ägypten hinab, sondern nimm deinen Wohnsitz in dem Lande, das ich dir angeben werde. Bleib als Fremdling in diesem Lande wohnen, so will ich mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinen Nachkommen will ich alle diese Länder geben und so den Eid erfüllen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Ich will deine Nachkommen so zahlreich werden lassen wie die Sterne am Himmel und will deinen Nachkommen alle diese Länder geben. Und in deiner Nachkommenschaft sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, zum Lohn dafür, dass Abraham meinen Weisungen gehorsam gewesen ist und meine Anordnungen beobachtet hat, meine Befehle, meine Satzungen und meine Gebote.« So blieb denn Isaak in Gera wohnen. Als sich nun die Bewohner des Ortes nach seiner Frau erkundigten, sagte er: »Sie ist meine Schwester.« Er scheute sich nämlich zu sagen: »Sie ist meine Frau, denn«, dachte er, »es könnten sonst die Leute des Ortes mich um Rebekkas Willen ums Leben bringen, sie ist ja von großer Schönheit.« Als er sich nun längere Zeit dort aufgehalten hatte, schaute der Philisterkönig Abimelech einmal durchs Fenster hinaus und sah, wie Isaak seine Frau Rebekka herzte. Da ließ Abimelech den Isaak rufen und sagte: Sie ist ja doch deine Frau. Wie hast du sie da für deine Schwester ausgeben können? Isaak antwortete ihm: Ja, ich habe es gesagt, damit ich nicht ihretwegen ums Leben komme. Da erwiderte Abimelech: Was hast du uns da angetan? Es hätte leicht geschehen können, dass einer aus dem Volke deiner Frau Gewalt angetan hätte. Dann würdest du eine Verschuldung über uns gebracht haben. Hierauf gebot Abimelech dem ganzen Volke: Wer sich an diesem Manne oder seiner Frau vergreift, soll unfehlbar mit dem Tode bestraft werden. Isaak säte dann in jenem Lande und erntete in jenem Jahre das Hundertfache, denn der Herr segnete ihn. So wurde er denn ein reicher Mann und wurde immer reicher, bis er über die Maßen reich war. Denn er besaß Herden von Kleinvieh und von Rindern und ein zahlreiches Gesinde, so daß die Philister neidisch auf ihn wurden. Daher verschütteten die Philister alle Brunnen, die die Knechte einst bei Lebzeiten seines Vaters Abraham gegraben hatten, und füllten sie mit Schutt an. Da sagte Abimelech zu Isaak: Verlass unser Land, denn du bist uns zu mächtig geworden. Da zog Isaak von dort weg und schlug sein Lager im Tale von Gera auf und nahm dort seinen Wohnsitz. Hierauf ließ Isaak die Wasserbrunnen wieder aufgraben, die man bei Lebzeiten seines Vaters Abraham gegraben und die Philister nach dem Tode Abrahams verschüttet hatten, und legte ihnen dieselben Namen bei, die sein Vater ihnen gegeben hatte. Auch gruben die Leute Isaaks im Talgrunde nach und fanden dort einen Brunnen mit Quellwasser. Aber die Hirten von Gera fingen mit den Hirten Isaaks Streit an, indem sie sagten, das Wasser gehöre ihnen. Da nannte er den Brunnen Zankbrunnen, weil sie sich dort mit ihm gezankt hatten. Dann gruben sie einen anderen Brunnen, gerieten aber auch über diesen in Streit. Daher nannte er ihn Anfeindung. Darauf zog er von dort weiter und grub wieder einen Brunnen, über den dann kein Streit entstand. Daher nannte er ihn freier Raum, indem er sagte: Jetzt hat der Herr uns freien Raum geschafft, so daß wir uns im Lande ausbreiten können. Von dort zog er dann nach Beerseba hinauf. Da erschien ihm der Herr in jener Nacht und sagte: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen und deine Nachkommenschaft zahlreich werden lassen, um meines Knechtes Abraham willen. Da erbaute er dort einen Altar, rief den Namen des Herrn an und schlug dort sein Zelt auf. Hierauf gruben die Knechte Isaaks dort nach einem Brunnen. Da kam Abimelech mit seinem Freunde Ahusad und seinem Heerführer Pichol aus Gera zu ihm. Isaak fragte sie: Warum seid ihr zu mir gekommen, da ihr doch feindlich gegen mich gesinnt seid und mich aus eurem Lande vertrieben habt? Da antworteten sie: Wir haben klar erkannt, dass der Herr mit dir ist. Darum haben wir gedacht, es solle ein eidliches Abkommen zwischen uns und dir zustande kommen. Und wir wollen einen Vertrag mit dir schließen, dass du uns nicht zuleide tun willst, wie auch wir dir keinen Schaden zugefügt, sondern dir nur Gutes erwiesen und dich in Frieden haben ziehen lassen. Du bist nun einmal der Gesegnete des Herrn. Da richtete er ihnen ein Gastmahl aus, und sie aßen und tranken. Am andern Morgen in der Frühe aber schwuren sie einer dem anderen. Dann ließ Isaak sie ziehen, und sie schieden als Freunde von ihm. An demselben Tage kamen dann die Knechte Isaaks und berichteten ihm von dem Brunnen, den sie gegraben hatten, mit den Worten: »Wir haben Wasser gefunden!« Da nannte er ihn Sibea oder Sebur, das heißt Schwur oder Eidvertrag. Daher heißt die Stadt dort Beerseba, das heißt Schwurbrunnen, bis auf den heutigen Tag. Als nun Esau 40 Jahre alt war, heiratete er Judith, die Tochter des Hethiters Beri, und Basmat, die Tochter des Hethiters Elon. Die waren ein Herzeleid für Isaak und Rebekka.